Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und ich habe manchmal den Eindruck, in dem Moment, wo wir zu Jesus Ja gesagt haben, da haben wir schon ein bisschen was davon verstanden, von dieser Liebe. Aber wisst ihr, da sind noch Dimensionen über den Dimensionen. Und je mehr wir diese Liebe erfasst haben, desto mehr wird diese Liebe, und zwar nur diese Liebe, die Fähigkeit in uns entwickeln, uns in dieses Bild von Christus zu verwandeln. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Und das ist sie nicht deshalb, weil ich mich so fürchterlich anstrenge, sondern das ist sie, wenn ich sie in mir drin habe, automatisch. Das ist etwas, was automatisch wie eine Quelle aus uns hervorsprudelt. Dafür muss man sich dann nicht mehr anstrengen. Aber die Voraussetzung ist, dass wir bereit sind, uns davon auftanken zu lassen oder sie auf uns wirken zu lassen oder überhaupt mal in so einen Zustand uns zu begeben, wie wir es jetzt gemacht haben, wo wir einfach mal diese Bereitschaft hinlegen, dass er wirken darf, ohne dass wir irgendwas tun. Und darauf zu vertrauen, dass der Papa alles im Griff hat. Und das hat er wirklich. Halleluja. Alles. Alles. Der kennt dein Leben so dermaßen genau. So genau kennst du es gar nicht. Und weil für mich das so eindrucksvoll war, und deswegen habe ich das Zeugnis ja nochmal erzählt mit dem Thronsaal, wisst ihr, der Herr hat ziemlich viel Anstrengungen unternommen, ich sag das jetzt mal so, um mich an diesen Punkt zu bringen. Wie oft habe ich im geistlichen Raum, in meiner Gartenlaube gesessen, mit den dreien zusammen, und es gab Torte, weil Torte ist mein Liebstes und ihr wisst das, und in der Mitte ein riesen Bouquet von Blumen und kleine Kätzchen, ich liebe Katzen, und Schmetterlinge und so einen leisen Hauch von Wind, so nicht zu kalt und nicht zu warm, aber sehr angenehm. Und trotzdem, obwohl sie alle drei mit an diesem Tisch sitzen und extra für mich Torte gemacht haben und sie essen die auch, war die Beziehung zum Vater trotzdem immer irgendwie angespannt. Irgendwie so arbeitsbeziehungstechnisch so ein bisschen so mal gucken, sind wir mal Torte und dann kommen die Aufträge oder wie. So irgendwie stimmte da noch was nicht. Und der Heilige Geist, der war sowieso immer so ein bisschen unruhiger Vertreter da, der kann auch nicht so ruhig sitzen da auf seinem Stuhl, aber es war irgendwie nicht ruhig. Und all die anderen Situationen, ob sie jetzt am Strand waren, immer wieder hat der Vater versucht und Jesus auch, mir erstmal einen Weg zu bahnen. Und Jesus hat sehr, sehr oft gesagt, dass er das alles macht, um mich zum Vater zu bringen. Und manchmal ist der Vater auch gar nicht aufgetaucht am Strand, dann war da halt nur Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Aber wir haben einen besseren Zugang zu Jesus, weil Jesus ein Mensch ist. Weil er auch Mensch ist. Aber wenn ich das mal so sagen darf, das Coolste ist Papa. Das ist einfach das Coolste. Das ist outstanding. Und er hat es geschafft, sich da einen Weg hinzubahnen. Und wenn er es geschafft hat, sich bei mir einen Weg zu bahnen, dann wird er es auch bei dir schaffen, sich einen Weg zu bahnen. Und er ist gerade dabei, diese Wege leicht zu machen. Das ist was Leichtes, das ist was sehr Leichtes. Diese Bewegung, die jetzt durch diesen Strom entstanden ist, ist was Leichtes, was Einfaches. Und ich glaube, dass das nötig ist, weil er uns so vorbereiten muss innerlich, dass wir diese Ernte einbringen können. Dass wir diese Ernte, die da draußen schon lange wartet, dass wir die einholen können. Wisst ihr, Jesus war so attraktiv, als er über den Planeten ging, dass die Leute ihm deshalb gefolgt sind. Der hatte was, das man am liebsten wahrscheinlich in ihn reinkrabbeln wollte. Oder man war wie die Pharisäer eher auf Totalabstand. Also end oder weder. Aber er bereitet seine Braut zu, damit sie dieses Bild abbildet von ihm. Und dann muss alles weggebrannt werden, wo wir noch selber am Machen und am Tun sind. Halleluja, er ist gerade dabei. Und ich bin sehr glücklich. Sehr glücklich. Und ganz zuversichtlich, dass er das mit jedem von uns schafft. Ist das schön? Das ist doch schön, dass er es wirklich mit jedem von uns schafft. Wenn wir bereit sind, uns wirklich hinzugeben, dann wird er kommen. Das ist so. Dann knackt er die härteste Schale. Halleluja. Schön, ne? Ich möchte den Satz auffassen, übernehmen, dass er harte Herzen knacken kann. Die härtesten Herzen kann er knacken. Und ich habe dafür ein Beispiel. Und was mich immer sehr bewegt, das ist das Beispiel mit der Sünderin. Mit der Sünderin, die zu Jesus kommt. Mit der Sünderin, weil eine Sünderin, so eine Prostituierte, ist hart, ja. Die ist missbraucht worden. Nicht jeder, ist ja kein Jobangebot, ja, wo man sich nach ausstreckt, sondern das sind Menschen, die tatsächlich schon so verletzt sind und verletzt wurden und so komische Reaktionen zeigen und ja, die ihren Wert eigentlich total irgendwie vergraben haben, den sie ja haben, den Wert, sodass sie dann in diesen Beruf, sag ich mal, einsteigen, ja. Und so eine Sünderin hat ein hartes Herz. Und ich lese aus Lukas 7, 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, also mit Jesus. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tische war, da brachte sie eine alabasterne Flasche voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Genau. Was ist mit der Frau? Ich mache hier Pause. Wie kommt sie dazu, in die Höhle des Löwen zu kommen und ein Jahresgehalt mit sich zu bringen in Form eines teuren Parfüms? Wie kommt sie dazu, an diesen Leuten vorbei zu Jesus zu rennen? Ja, wie kommt sie dazu, und seine Füße mit dieser Salbe einzureiben? Wie kommt sie dazu? Und ich sage euch, wie sie dazu kommt. Sie hat Jesus schon einmal erlebt. Du kommst nicht einfach irgendwo hin, weil die Nachbarin gesagt hat, da kommt irgendwie, was weiß ich, da kommt Superman und der wird uns alle befreien und der hat auch geheilt und der hat Aussatz weggenommen und auch Tote auferstehen lassen. und du bist weder mit Aussatz noch mit Krankheit, noch bist du tot. Du gehst zur Bank, holst alles, was du hast, rennst dorthin und gibst ihm alles, legst ihm zu Füßen und du gehst sogar noch an den Kiez, da irgendwie zu den Hooligans, als Frau nachts um eins, ja? So ungefähr ist das, das macht kein Mensch. Diese Frau hat Jesus erlebt und das können wir auch im Kontext gleich noch sehen. So. Der Pharisäer, er wundert sich und sagt, Mensch, wenn der Jesus ein Prophet wäre, dann würde er längst wissen, mit wem er es da, mit dieser Frau, mit dieser Prostituierten, mit dieser Wertlosen, hat das zu tun. Das müsste er doch wissen. Also er stellt sich schon über Jesus und sagt, du, ich, mein Gott, dieser Jesus, den habe ich zwar eingeladen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, aber irgendwas stimmt ja mit dem nicht so ganz. Der weiß ja noch nicht mal, mit wem er da zu tun hat. So, und dann sagte Jesus zu ihm, Simon, so heißt nämlich der Gute, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach Meister, immerhin, Meister sprich. Also er hat einen gewissen Respekt, trotz der Distanziertheit, der Überlegenheit, die er hat, hat einen gewissen Respekt und hat ja Jesus auch eingeladen. Und dann sagt Jesus, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Dollar, Denar schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welchen von ihnen wird er nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Ja. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon. Es geht hier scheinbar sehr stark auch um Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Denn sie hat mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und was sagt er da mir mit? Er sagt, diese Frau hat in dieser Begegnung mit ihm, sie hat gespürt, diese Sündenlast ist von ihr weggekommen. Warum ist sie weggegangen? Warum ist die Sündenlast weggegangen? Weil die Frau ehrlich war, weil sie sich bewusst hat, dass sie sündig ist. Im Gegensatz zu dem Pharisäer, der das Gefühl hatte, es ist alles mit ihm in bester Ordnung. Und er hat noch nicht mal höflich reagiert, er war unhöflich. Das Unhöflichste, was es gibt, denn das ist ein ganz normaler Brauch. Die Füße da irgendwie, also diese ganzen drei Sachen, sind ein ganz normaler Brauch in der damaligen Zeit. Und selbst das hatte er nicht nötig. Und er dachte, mit ihm ist alles in beste Sahne, alles super. Und deswegen wurde ihm nicht viel vergeben, weil es kann dem Hochmütigen widersteht Gott, es kann dir nicht vergeben werden, wenn du dich nicht demütigst, wenn du nicht zur Wahrheit stehst oder wenn du nicht sagst, dir irgendwas stimmt mit mir nicht oder dich dem aussetzt. Herr, zeig mir doch, was mit mir nicht in Ordnung ist. Das reicht ja auch schon. Ja, also hier war ein Unterschied zwischen den beiden. Genau, und das ganze Szenario, entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen, ja, das ganze Szenario schien ein gutes Stück weit für den Simon zu sein. Er hat gesagt, Simon, guck mal, so sieht das aus mit der Hingabe. So sieht das aus, wenn der Strom gekommen ist. So sieht das aus, dann wird das alles weggewaschen. Dann verhalten sich die Leute vielleicht merkwürdig, komisch. Sie liegen plötzlich da und benetzen meine Füße mit ihren Tränen. Da wird alles komisch, wenn der Strom gekommen ist. Da wird es merkwürdig. Die Bibel sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und ich habe mir tausendmal überlegt, was ist das? Und da sagt der gute Jakobus, der sagt, ja, du hast Glauben. Und dann kommt irgendwer zu deiner Gemeinde und sagt, ich habe gar nichts, weder zu essen noch sonst was. Und du sagst, geh hin in Frieden, sei gesegnet. Ich meine, abgesehen von dem inneren Zorn, die diese Person da auf sich lebt, von dem Armen, der natürlich kein Wort sagt, ist das kein Glas. Also die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich habe mir überlegt, was ist das? Ich glaube jetzt, also muss ich mal los evangelisieren oder ich muss dann auch den Armen geben. Aber das ist damit nicht gemeint, es ist der Strom gemeint. Dieser Glaube, die Bibel sagt, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Jesus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, der Glaube und Jesus sind eins. Und wenn Jesus seinen Strom, wenn der Strom kommt, dann ist das ein Automatismus, dass ich Glaube und Barmherzigkeit Barmherzigkeit bekommen. Als ich hier saß und der Strom kam, da habe ich plötzlich gedacht, meine lieben Geschwister, sie alle haben Probleme, sie alle strugglen mit etwas. Das wäre mir früher nicht so in den Sinn gekommen. Da hätte ich gedacht, Hauptsache ich. Ja, so war ich nämlich drauf und so bin ich leider noch ein kleines Stück weit drauf. Aber der Strom kommt und verändert auch mich. So, und es geht noch ein Stück weit weiter und diesen kleinen, für mich ein Nugget, den möchte ich euch noch gerne mitteilen. Also eine ganz besondere Sache, die ich sehr, sehr schön finde. Oder auch nicht, aber sehr passend hier zu diesem Event heute, sehr, sehr passend. Und zwar steht die in Markus 14, Vers 3. Und es geht um Jesus und das ist seine letzte, er wurde dreimal gesalbt. Ja, und das ist die letzte Salbung, die er bekommt. Ja, einmal von dieser Prostituierten, einmal von Maria, der Schwester von Lazarus. Und dieses ist nun die letzte Salbung, die Jesus bekommt, bevor er zum Kreuz geht. Und er hat es eigentlich jetzt nicht nötig. Hier steht nämlich, und als er in Bethanien ist außerhalb von Jerusalem, ja, außerhalb, im Hause Simons des Aussätzigen war. Ich meine ganz ehrlich, was hat Jesus jetzt im Haus eines unbekannten Aussätzigen zu tun, den er scheinbar noch nicht mal heilt. Und das auf dem Weg zu seinem letzten Leidensweg. Da frage ich mich, was ist denn da los? Weil wenn Jesus irgendwie was war mit Heilung, mit Kranken, mit Toten, mit Aussätzigen, da ist immer was passiert. Aber hier passiert was anderes. Er war in diesem Haus des Aussätzigen und er saß zu Tisch und da kam eine Frau mit einer alabasternen Flasche voll Salböl, echter, köstlicher Narde. Wieder so ein Jahresgehalt. Und sie zerbrach die alabasterne Flasche und goss sie aus auf sein Haupt. Ihr Lieben, was ist wohl passiert? Was ist wohl passiert? Was denkt ihr, was passiert? Ich meine, Jesus sitzt beim Aussätzchen, er heilt ihn nicht, er tut gar nichts, ist nicht seine Art. Und plötzlich kommt wieder, wie ein Theaterstück, wieder eine Frau, die zeigt, wie es ist, wenn der Strom gekommen ist, wie es ist, wenn die Sünden vergeben ist, wie es ist, wenn die Liebe Gottes in das Herz gekommen ist. Plötzlich so eine Frau, plötzlich da, oder scheint hier so zu Ende zu sein, das macht nichts. Und dann, was glaubt ihr, wer dieser Simon war? Meine ganz starke Vermutung ist, dass dieser Simon, der Pharisäer, aufgrund dieser Härte, Distanziertheit, jetzt wurde er mit Distanz, jetzt wurde er distanziert, er war nämlich am Ende der Stadt, er konnte nicht mehr, er war aussätzig, ein Pharisäer außerhalb Jerusalems. Ich bin ganz stark der Meinung, dass es sich hier um den gleichen Simon handelt, denn was sollte Jesus im Haus eines Aussätzigen machen, ohne ihn zu heilen, kurz vor der Kreuzigung, und der Name stimmt und das Szenario stimmt. Und ich glaube ganz einfach, Gott möchte gerade in diesem Strom Leute herauszeigen, die eben schon diesen Strom bekommen haben und komische Sachen machen, die seine Füße küssen, die sich demütigen, die einfach, die tanzen, die merkwürdige Dinge machen. Und es liegt jetzt an uns. Meine Frage an uns alle, wollen wir in den Strom einsteigen oder möchten wir uns distanzieren? Und es ist möglich, sich zu distanzieren. Es ist möglich, weil manche Sachen sehen wirklich komisch aus. Und die scheinen komisch. Und mit uns scheint doch alles in Ordnung zu sein. Was soll ich in dem Strom? Ihr Lieben, und das ist meine Frage heute an uns alle. Ich möchte auch in den Strom. Was wollen wir? Amen. Genau das ist die Frage. Was willst du? Genau, das ist eine ernsthafte Frage. Danke, Anja. Gib mal Anja einen Applaus. Aber eigentlich geben wir ja nicht Anja den Applaus, sondern wir geben ja immer eigentlich ihm den Applaus, weil er uns diese Dinge aufs Herz legt und sie dann auch auslegt. Aber die Frage von Anja ist, was willst du? Wer, also Hesekiel 47 beschreibt ja diesen Strom, der unter der Schwelle vom Tempel sozusagen losgeht, und dann muss er da immer 100 Ellen werden da abgemessen, und dann wird beschrieben, was passiert. Dann haben wir erstmal so die Füße da im Wasser und dann bis zu den Knien, und dann geht das Wasser bis zur Hüfte, glaube ich, ne? Und dann irgendwann ist es ein Strom und da muss man halt schwimmen. Ein Strom, in dem man schwimmen muss, ist nicht ein See, in dem man ganz entspannt schwimmen kann. Das möchte ich nur mal dazu sagen. Du kannst dich ja mal in die Elbe schmeißen. Dann kannst du mal versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist unmöglich. Weil ein Strom die Tendenz hat, zu fließen. Und auch eine Geschwindigkeit aufnimmt, die du nicht beeinflusst. Sondern der Strom beeinflusst das. Solange du noch deine Füße da im Wasser hast, ne? So plätscher, plätscher. Da kannst du ja jederzeit aufstehen, das ist ja überhaupt gar kein... Also selbst wenn es noch bis zur Hüfte geht, ist es möglicherweise auch noch einigermaßen... Ich war in Wien und wir haben in der Donau zum Beispiel mal gebadet und da hat man möglichst gesehen, dass man genau nicht in diesen Bereich des Stromes kommt, weil sonst schwimmt man dann nämlich da weg. Aber in diesen Bereichen, wo dann so praktisch so eine Buchten waren, da konnte man relativ gut auch schwimmen, also selbst auch bis hier so. Aber es wird nicht ganz einfach. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir, wenn wir sagen, wir wollen in den Strom, dass uns gleichzeitig klar ist, dass wir das nicht kontrollieren können. Und es ist auch gar nicht gewollt von dem Strom, dass wir das kontrollieren. Und ich hatte ja euch, wann auch immer, vor 2 Wochen kann das auch sein, weiß nicht mehr, ja auch gesagt, es ist richtig lange her, also das kann locker 20 Jahre her sein, dass ich eine Vision hatte, da war ich in einer Konferenz in der Schweiz, und da war ich auch noch nicht bei Glory Life, da hatte ich eine Vision und die ging um eine Burg und die ging ja vor, also ich tauchte natürlich mal wieder da auf, okay, und ich sah, wie ich in der Burg saß und da war so ein Teich und da konnte man drumrum sitzen und so die Füße ins Wasser tun. Es war sehr angenehm, Jesus war auch da. Und diese Burg hat natürlich jemand Zugang, ne, so eine Zugbrücke und da kann man ja normalerweise rein. Aber die Leute kletterten, kamen durch den Wassergraben und kletterten seitlich hoch an dieser Burg. Und die oben, die halfen denen dann auch da rein irgendwie. Also die haben das geschafft, da standen jetzt nicht irgendwelche Scharfschützen, die sie da jetzt abgeknallt haben, das wäre ja so ein Bild, ne? So war das nicht. Die haben sich enorm angestrengt, um in diese Burg zu kommen. Das war der eine Teil. Und ich saß da, plätscher, plätscher. Und dann kam Jesus und nahm mich an die Hand und brachte mich zum Vater. Vom Vater ging ein Strom aus. Christine, die Angst vor Wasser hat, fand diesen Gedanken nicht wirklich super. Selbst in dieser Vision fand sie das nicht super. Man kann sowas auch in einer Vision super finden, ja? Ich habe auch schon unter Wasser getaucht in irgendwelchen Visionen und dachte, boah, ist ja krass, hier geht sogar ohne Schnorchel, versteht ihr? Also ich hatte da echt, das war nicht witzig. Und ich wusste aber, wenn der mich da jetzt hinbringt, dann werde ich von diesem Strom erfasst. Und das größte Problem war, dass dieser Strom durch diese Zugbrücke, die ja diese, wisst ihr, diese komischen, dieses komische Gestänge da hat, da floss das Ding volle Kanne durch. Und ich wusste, wenn ich von den Dingern nicht erfasst werden will, muss ich jetzt tauchen. Oh yeah. Kein guter Gedanke für Christine, aber keine Chance, Leute. Keine Chance. Ich tauchte also da unter durch und dann war ich ja draußen und dann kommt dieses Bild mit, wo, ihr kennt ja Rollrasen, ne? Und man rollt, also Menschen, mehrere Menschen, ich auch, wir rollten diesen Rasen auf, nicht ab, sodass dann eine Rasenfläche entstand, sondern auf. Und unter dieser Rasenfläche kamen enorm viele Menschen raus, also Menschen aus der Dunkelheit, und hat nichts Besseres zu tun, als direkt auf diese Zugbrücke zuzupesen, die übrigens geöffnet war, und direkt einfach in diese Burg zu laufen. Völlig anders als die anderen, die sich am Anfang so bemüht hatten, da hochzuklettern. Und ich glaube, dass dieses Bild sowas von stimmt, sowas von stimmt. Diese ganzen Anstrengungen, die können wir einfach mal jetzt zur Seite tun. Und dann lassen wir uns von diesem Strom erfassen. Und wenn der Strom uns erfasst hat, dann wird das so sein wie in diesem Bild. Dann wird das sehr einfach sein, das Untere zu Oberst zu kehren und zu sehen, wie die Ernte hervorkommt und wie die direkt, ohne irgendwelche Anstrengung, pesen die einfach direkt in die Burg des Vaters. Weil das ist der Ort, an dem wir uns ja eigentlich alle aufhalten sollten. Halleluja. Also, die Frage von Anja steht hier noch im Raum. Was willst du? Was darf er machen? Es ist immer, der Heilige Geist macht nichts einfach so. Der ist ein Gentleman und der fragt, darf ich? Willst du? Möchtest du? Und es kommt auf deine Antwort drauf an. Selbst wenn du sagen würdest, boah ja, also so ein Strom, das ist schon irgendwie gut. Ich habe noch ein bisschen Angst, aber wenn du mich an die Hand nimmst oder wenn du, keine Ahnung, dann er wird darauf eingehen. Aber er braucht dein Ja. Er braucht deine Zustimmung, immer wieder. Und dann wird, das kann ich euch so sagen, dann wird alles ganz leicht. Alles, was wir vorher versucht haben, für den Herrn zu tun und wo wir uns irgendwie angestrengt haben, wird dann ganz leicht. Ganz leicht. Deshalb ist es gut, in der Gegenwart des Vaters Zeit zu verbringen oder in der Gegenwart von Jesus Zeit zu verbringen oder mit dem Heiligen Geist Zeit zu verbringen, je nachdem, wen du da erstmal am meisten liebst. Du hast ja 3 zur Auswahl. Na, kannst ja einen aussuchen. Schlussendlich wirst du beim Vater landen, kann ich dir so sagen. Wisst ihr, das ist das, was Jesus die ganze Zeit gemacht hat. Der hat nicht nur die Leute geheilt. Der hat, wenn die anderen da geschlafen haben, dann hat er Zeit mit seinem Vater verbracht. Weil er aus diesem Strom heraus alles das getan hat, was er getan hat. Der war ganz Mensch. Ganz und gar. So wie du. Und er hat es genauso gebraucht, er hat den Heiligen Geist gebraucht. Haben wir auch schon drüber gesprochen, ja? Diese Taufe, ja, die war durchaus auch für ihn als Mensch nötig. Dass klar war, das hier mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, zack, die Taube kommt, zack, der Heilige Geist kommt, zack, der Dienst beginnt. Das war ja auch, als die Jünger da saßen im Obersaal, das war auch nichts anderes gewesen. Der Heilige Geist kam, zack, und die Sache ging los. Gleich 3000 sich bekehrt und dann nochmal 5000. Und Petrus, der vorher alles verleugnet hat, der war überhaupt der größte Sprecher. Zumindest an dem Tag. Und er hatte keine Angst mehr. Und sie hatten alle keine Angst mehr, weil der Geist da war. Und das ist doch das, wonach wir uns eigentlich alle ausstrecken, oder? Das ist doch das, was wir alle brauchen, oder? Das ist das, was der Leib Christi so dringend braucht. Und preist dem Herrn, dass der Herr angefangen hat, es uns leicht zu machen. Halleluja. Du darfst, glaube ich, zu Hause diese Frage für dich beantworten, die Anja aufgeworfen hat. Was willst du? Oder wozu bist du bereit? Oder was darf er oder dieser Strom mit dir machen? Als ich dann Ja gesagt habe, nachdem Christine das jetzt mehrfach gefragt hatte, habe ich diese Hände hoch ausgestreckt und dann habe ich gesehen, wie ich sofort aufs Wasser, also da war ein Surfbrett, das ist Jesus gewesen, aber ich stand schon drauf und dann ging das los mit den Wellen, aber ich wusste, das ist alles gut, weil er ist ja mein Fels oder mein Surfbrett da gerade und das war so cool, wir sind die wildesten Wellen geritten und es war ein absolutes Einssein und dann sagte er mir, erinnerst du dich noch, als du das allererste Mal mit Pastor Georg ein Einzelgespräch hattest, da hat er gesagt, weißt du was, Janine, du brauchst eigentlich nur diesen einen Vers und wenn du den hast, dann geht alles von alleine ab. Und das ist dieser, keine Ahnung, Christine, hilf mir, Vers, ich in ihm und du in mir. Ja, ne? Also wenn wir das in Johannes, irgendwie 15, glaube ich, ich in 5, ja genau, da steht er denn so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn. Aber wichtig ist, dass er ja in uns lebendig wird, dass wenn er in uns Gestalt nimmt und ich in dir und du in mir und dass denn wirklich, mir war auf einmal klar, mit ihm ist alles möglich, aber ohne, wir brauchen, also ich bin noch nicht mal aufs Surfbrett gegangen, ich bin einfach raufgezogen worden und dann ging das hoch und runter und das war überhaupt nicht beängstigend, sondern das war richtig lustig, weil ich dachte, gehe ich ja nie wieder runter, das ist ja großartig. Also wer weiß, was für ein Bild er mit euch hat, also ich gehe jetzt mit ihm surfen, Wellenreiten besser gesagt. Ja, das war ein Wellenreiterbrett. Müsste ich mich dann nochmal mit, ja, komm her. Komm her, müsste ich mich nochmal mit anfreunden mit dem Bild, hat ja viel mit Wasser zu tun. Ja, ja. Beate, komm hier. Ich hatte die Fußwaschung gesehen, als wir da gekniet haben und links und rechts neben mir geweint wurde, habe ich genau das gesehen, was du gepredigt hast vorher schon. Und ich glaube, dass auch genau das passiert ist. Besonders die, die da Tränen, und das hatte mir auch gesagt, die gekniet haben, die da alle Sünden sind vergeben. Also das wollte ich nochmal sagen. Ne? Ja. Halleluja. Dass du wirklich alles auf dich genommen hast. Dass du bereit warst. Ja, bereit warst, dieses Opfer zu bringen. Dass schlussendlich unsere ganze Schuld weggeräumt hat. Einfach weggeräumt hat. Und wir wollen uns daran erinnern, Herr. Und deshalb wollen wir immer wieder Abendmahl feiern. Weil wir wissen, das ist schlussendlich genau das, was da passiert ist. Das ist mein Leib, hast du gesagt, der für euch gegeben wurde. Tut das zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, was ich da getan habe. Ich habe die Schuld auf mich genommen. Ich habe alle Krankheit auf mich genommen. Ich bin gestorben, damit du leben kannst. Ich habe den Teufel besiegt, damit du frei bist. Und damit du diese Sklaverei, dieser Druck, der durch die Sünde entsteht, damit du da rauskommst. Und damit du unter dieses neue Gesetz des Lebens kommen kannst. Das alles habe ich für dich getan. Danke, Jesus, dass du das gemacht hast. Und danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, einfach erinnern dürfen, wenn wir das Brot zu uns nehmen, was das für ein Opfer war, das unsere Freiheit erkauft hat. Danke für dein Blut, Herr. Danke für dein Blut. Das ist geflossen, so wie damals wirklich jedes Tier geschlachtet wurde im Tempel. Und danke, dass es jetzt nur ein einziges Mal passieren musste durch dich. Und es muss nicht wieder passieren, sondern es ist einmal geschehen, ein Opfer für alle. Ein Opfer für alle. Eins, das klarstellt, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir, wenn du das in Anspruch nimmst. Du gehörst zu mir. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin dein Bundespartner. Ich stehe zu dir, ich helfe dir, ich bleibe bei dir, ich verlasse dich nicht. Ich bin da. Das ist der Bund, der geschlossen wurde, weil Jesus sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Tut das auch zu meinem Gedächtnis. Und dann hat er es ausgeteilt, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und das wollen wir jetzt tun, Jesus. Wir wollen gemeinsam uns daran erinnern und damit auch klar, wirklich vor der unsichtbaren Welt, das klar haben. Einfach nochmal wirklich, als würden wir den Becher hochhalten und sagen, das ist nämlich unser Sieg. Das ist ja der Sieg, den wir mit Jesus zusammen feiern. Halleluja. Und den er auch so gerne mit uns feiert.